Fünftes Kapitel: Das schändliche Verbrechen des stummen Hundes. Der erste Teil meiner Schrift, Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse, hat gezeigt, wie notwendig es ist, die Völker aus der Pesthöhle der Geheimbünde zu befreien und wieder zu klaren sittlichen Begriffen zurückzuführen. Der vorliegende zweite Teil meiner Schrift führt die Völker heraus aus verlogener Geschichtsdarstellung zur Wahrheit über das Völkergeschehen in Vergangenheit und Gegenwart und macht dadurch die Weltgeschichte wieder nach Jahrtausenden zu einer Lehrmeisterin und Warnerin der Völker. Das große Geheimnis der unsichtbaren Väter und ihrer Komplizen ist, die Völker und in Sonderheit das deutsche Volk, ja sogar die einzelnen Generationen schon zu Lebzeiten von der Vergangenheit zu trennen. Mit der gewaltsamen Trennung von unserer eingeborenen Gotterkenntnis, mit der Zerstörung unserer völkischen Einheit in Blut, Glaube, Kultur und Wirtschaft begann ihre Arbeit vor mehr als 1000 Jahren. Während sie die tatsächlichen geschichtlichen Ereignisse mit der gesammelten Erfahrung kannten und planmäßig auf ihr Endziel zustrebten, dies besonders seit der Verschwörung 1717 in London, und dabei immer neue Erfahrungen sammelten, wuchs und wächst jede Generation der Völker für sich in völliger Unkenntnis von dem auf, was frühere Generationen, ja sogar was die letzte vor ihr, von den Juden und ihren Komplizen erfuhren, und in Unkenntnis von allem, was die Vorfahren von den Listplänen aufdeckten. Nicht immer gelang es freilich nach einschneidenden revolutionären Verbrechen, die nächstfolgende Generation schon durch verlogene Geschichtsbücher und sonstige verlogene Darstellungen ganz zu betrügen. Dann hielten sich die unsichtbaren Väter und ihre Komplizen schlau einige Jahrzehnte zurück und verzichteten auf auffällige Aktionen. Sie arbeiteten nur in der Stille auf spätere Verbrechen hin und gaben ihnen erst Ausführung, wenn das im Volksleben zum Handeln berufene Geschlecht wieder der Erfahrung entbehrte, die ihren Plänen verderblich waren und die wissend gewordenen Goyim nicht mehr lebten. Es war also immer ein und dieselbe plumpe, widerwärtig schlechte List, die junge Generation neu zu belügen und für verlogene Geschichts-, Literatur- und Glaubenswerke zu sorgen. So stand jede Generation, die die scheußlichen Revolutionen erleben sollte, wieder so unerfahren da wie jene, die zuletzt unter den Verschwörern gelitten hatte. Was wusste das Geschlecht des Revolutionsjahres 1848 von der französischen Revolution 1789, was unser Geschlecht von den Zusammenhängen? Darum lügen die Verbrecher, müssen leugnen, dürfen nicht das geringste längst erwiesener Tatsachen von sich aus zugeben. Darum müssen sie die Tatsachen so verdrehen, als ob sie immer noch ihrer Verbrechen zu überführen wären. Darum lassen sie in allen Völkern immer noch Menschen das neu prüfen, was schon lange bewiesen ist. Es ist also der Erfolg nicht einer Genialität, nicht einer Überlegenheit, nicht magischen Kräften, sondern einem eintönigen, plumpen Lugsystem zu danken. Ganz abgesehen davon, dass ihnen sehr vieles stets misslungen ist, was natürlich nicht in Erscheinung tritt. Ja, ihr Haupterfolg ist einem blöden Brahma-Basieren zu verdanken gewesen, das absichtlich in die Öffentlichkeit drang, allerdings auch der Schwerfälligkeit der Deutschen, seine Verderber zu verstehen. Diejenigen, die in den vergangenen Jahrhunderten das Wesen der unsichtbaren Väter und ihrer Komplizen erkannt hatten, verschlossen ihr Wissen leider nur zu oft in ihrer eigenen Brust. Oft fehlte ihnen auch die Möglichkeit, sich weiten Kreisen vernehmbar zu machen, und sie waren alle in ihrer Tatkraft gelähmt durch die Glaubenslehre von dem auserwählten Volke. Zuweilen legten sie auch ihre Erfahrungen in geheimen, nur einem kleinen Kreise zugänglichen, meist anonymen Schriften fest, weil sie fast alle als Brüder Freimaurer in ihrem Mut gänzlich gebrochen worden waren und wegen der Morddrohstrafen nicht hervorzutreten wagten. Oft gründeten sie sogar geheime Gegenorganisationen, womöglich noch solche mit geheimem Weistum, mit weißen Magielehren, ohne zu merken, dass sie hier sehr bald wieder das Opfer der gleichen Verbrecher wurden, die sie zu bekämpfen wähnten, weil diese in diesen Geheimbünden die Leitung erlisteten. Sie verzichteten auf die einzige, höchst einfache und vernichtende Kampfstrategie und Taktik. im offenen Kampfe, ohne jede Geheimniskrämerei und List, die Völker der ganzen Erde aufzuklären und die Gegner mit sittlicher Kraft an ihrer ohnmächtigen Stelle der Wahrheit zu treffen. Dass heute, dank der technischen Fortschritte, dieser Kampf leichter zu führen ist als je zuvor, ist gewiss und sichert rascheren Erfolg, aber er wäre auch schon früher möglich gewesen. Ein schwerer Vorwurf trifft die staatsleitenden Männer, vor allem die Fürsten der Vergangenheit, die die Aufklärungen und Warnungen von treuen Männern aus dem Volke zugestellt erhielten und das Volk, das voll Vertrauen auf sie blickte, ahnungslos weiter in sein Verderben gehen ließen, ohne es öffentlich aufzuklären. Wie ein Schmerzensschrei klingt es aus Bruder Diedlers Aufklärungsschriften an deutsche Fürsten, verfasst um die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Zitat: Das schändlichste Verbrechen ist es, die Rolle des stummen Hundes zu spielen. Zitat Ende. Treuherzig verließ sich das Volk auf die warnende Wachsamkeit der Führer. Da sie stumm blieben, wähnte es sich in Sicherheit. Welchen Weg hätte die Weltgeschichte genommen, wenn zum Beispiel die Fürsten und Geistlichen Luthers Aufklärung über die teuflischen Pläne der Juden und Geheimorden dem Volke vernehmlich verkündet hätten? Wie hätte das Volk aufgehorcht? Wie hätte es sich schützen und retten können? Der Dreißigjährige Krieg wäre vielleicht nie gekommen. Welche Schicksale wären dem Volke erspart geblieben, wenn die Warnungen des Bruder Grafen von Haugwitz und anderer, darunter Bruder Freiherr von Kottwitz, an die Regenten von diesen berufenen und geehrten Hütern der Völker ihnen laut und eindringlich zugerufen worden wären? Ich frage das Geschlecht des Weltkrieges, ob es glaubt, dass es zur Weltkriegshetze und dem Ausbruch des Krieges mit anschließenden blutrünstigen Revolutionen in Russland, ja dem Umsturz in Deutschland, mit Ausraubung aller Völker durch die jüdischen Finanzmagnaten gekommen wäre, wenn es die Tatsachen meiner Schrift oder die Warnungen aus den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts gewusst hätte, von denen ich nur einige noch auf seine Schulter lege, damit es bei Beantwortung der Frage seine Pflicht erkennt, durch Aufklärung kommender Generationen vor den ihnen von Juden, künstlichen Juden und Jesuiten und ihren hörigen Mitarbeitern freundlichst zugedachten Schicksal zu bewahren und diese dem entgegenzuführen, was sie von Rechts wegen verdient haben. Bruder Diedler beschwört König Wilhelm und Bismarck und die Fürsten Europas, die Freimaurerei zu verbieten und schreibt: